Selam, Dinja. Selam. Komm und setz dich zu mir auf den Divan. Erzähl. Du wolltest den Applaus? Du hast den Applaus. In deinem rechten Auge ein kicherndes Pony. Im linken eine verbrannte Brache. Deine ergrauten Schläfen kreuzen sich nun wie karge Pfade in deiner müden Sprache, die das Gedicht mit dem Milchmund eines Säuglings aus der entzündeten Brustwarze saugt. Schau, der lange Weg, den du wie einen Gürtel dieser zahnenden Welt geschnallt hast, bleibt dem Traum immer zu eng. Schau, was dir Ewigkeit verspricht, ist nur so lang wie das Korn und der Thron unter deinen Pfauenfedern, mit denen du das Maschinenfett auf deiner Arbeitshose maskiert hast, wackelt bei jedem Blick in den Spiegel wie der Reißzahn eines alten Wolfs. Das Gedicht war dein Schleifstein, doch jedes Messer stumpft im Ehrgeiz des Wortes ab und jede Zeile kehrt nach der Jagd wund in seine Höhle zurück. Dinja, schau, ein kleines Kind sitzt auf deinem Schoß. Es springt hinunter, es will zum Nordstern. Kind, schreist du ihm hinterher. Es läuft auf die Bühne, die dich mit ihrem Licht vertröstet hat. Es pflückt Mut aus deinen Blicken, die ihre Scherben verschweigen. Du weißt, das Gedicht und der Spiegel wissen es auch. Seine Reise wird die Fortsetzung deiner Geschichte sein.